Deutschlandfunk. Corso. Es ist ja eindeutig Chick-Woche in Deutschland. Kein Medium, das auf sich hält, redet nicht über den Film von Fatih Akin nach dem Roman von Wolfgang Herrndorf, der morgen ins Kino kommt. Aber es starten auch noch andere Filme, zum Beispiel die dritte Regiearbeit des Schauspielers Bernd Michael Lade. Er war ja die eine Hälfte von Ehrlicher und Kein im Dresden- bzw. Leipzig-Tatort neben Peter Sodann. Und in Das Geständnis erzählt er von Mordfällen in der ehemaligen DDR. Da ist er ja auch geboren und aufgewachsen. Außerdem hat Hartwig Tegeler sich auf Augenhöhe angesehen, die Geschichte über einen Sohn und seinen kleinwüchsigen Vater. Und natürlich Chick, aber los geht's mit Das Geständnis, die neuen Filme der Woche. Morduntersuchungskommission Berlin, Major Panzer. Das Ende deutet sich schon an. Juni 1988, Berlin, Alexanderplatz. Mordkommission, die nicht Mordkommission heißen darf, sondern Morduntersuchungskommission. Weil es im Sozialismus an sich keine Morde geben darf. Aber es gibt sie. Also wir haben bei allen Lichtverhältnissen alles nachgestellt. Ganz klar, sie hat ihn geschubst. Nur zwei Räume in der Mordkommission. Das ist die Spielfläche von Das Geständnis. Ein Film, den Bernd Michael Lade inszeniert hat. Ex-DDR-Punk, unter anderem Ex-Tatort-Kommissar und nun auch Hauptdarsteller in seinem eigenen Film. Die Partei, die Partei, die Lade entwirft eine Metapher über eine Gesellschaft, die sich quasi hinter eine Mauer zurückgezogen hat. Und hier in den beiden klaustrophobischen Räumen präsentiert sich das gesamte menschliche und politische Repertoire zwischen Anpassung, Anecken, Mitlaufen und Kollegen ausspionieren. Die werden mir ein Parteiverfahren anhängen. Die werden versuchen, mich rauszuschmeißen. Nicht nur aus der Partei. Geht dir der Arsch nicht auf Grundeis? Wenn es so weit kommt, dann gehe ich zum ZK, Abteilung für Sicherheitsfragen. Das traust du dich nicht. Das Geständnis war von vornherein so konzipiert, dass sich der Film ganz auf das Schauspiel konzentrieren wollte, sagt Bernd Michael Lade. Ohne Ablenkung sollte die Spannung unter der Oberfläche spürbar werden, die für ihn, meint Lade, in den letzten Tagen der DDR charakteristisch war. Das Geständnis ist so eine intensive, kammerspielartige Verdichtung eines Staates in Auflösung geworden und einer Gesellschaft in Agonie. Das Geständnis von Bernd Michael Lade, herausragend. Wie war das noch einmal mit dem Begriff Coming of Age, zu Deutsch heranwachsen oder erwachsen werden? Durch schwere Situationen, durch schmerzhafte Erfahrungen geht es ans Licht. Eine Heldenreise erzählt dann das Kino wie die von Michi. Michis Leben am Anfang von Evi Goldbrunners und Joachim Dollhoffs Film Auf Augenhöhe ist übel. Michis Mutter ist tot, er lebt im Heim. Aber der 10-Jährige hat einen Plan. Hallo Herr Lamprecht, ich weiß, wo meine Mama, dass Sie mein Vater sind. Ich würde sie sehr gerne kennenlernen. Michis Traum, den Vater und einen Halt in seinem Leben finden durch einen, dem er vertrauen kann. Michi findet ihn, um dann allerdings festzustellen, dass Vater Tom kleinwüchsig ist. Er ist sogar noch kleiner als sein Sohn. Auf Augenhöhe ist eine Geschichte, die von der Annäherung zwischen Sohn und Vater erzählt. Eine, die quälend ist, sehr emotional, voller Freude und Wut, voller Enttäuschungen und Hoffnungen, mit einigen komischen, total politisch unkorrekten Wollten, wenn der 11-jährige Sohn beispielsweise dem kleinwüchsigen Vater Bewegungstraining gibt. Darf ich dir mal einen Tipp geben? Okay. Du musst an deinem Gang arbeiten. Naja, du watschest wie eine Ente. Quack, quack, quack, quack. Das ist ein Film, der den Weg zur Akzeptanz und Toleranz gegenüber dem anderen als anstrengende, aber ganz und gar lohnende Arbeit beschreibt. Auf Augenhöhe von Evi Goldbrunner und Joachim Dollhoff. Empfehlenswert. Eine Heldenreise, wie die von Michi oder die von Mike und Chick, der Neue in Mikes Klasse. Ladies and Gentlemen, wir haben einen neuen Mitschüler. Sein Name ist Andrei Tschitschatschorow. Tschitschatschow. Oder auch kurz eben Chick. Riesengroß, Schlitzaugen, Glatze auf dem Vorderhaupt, eine Haarsträhne in der Plastiktüte Wodka. Mike, dessen Mutter Säuferin ist, Mike, der unglücklich verknallt ist in eine aus seiner Klasse, dessen Vater nur Kohle, aber keine Gefühle gibt, dass Mike und Neuankömmling Chick sich von Berlin aus Richtung Osten in diesem Sommer auf den Weg machen müssen zu diesem Traumort namens Wallerei. Klar, und zwar im Lader. Mit dem werden sie es immerhin bis in die ostdeutsche Provinz schaffen. Apropos Lader. Ist der geklaut? Nein, Mann, ist nur geliehen. Stell dich nachher wieder zurück. Denkste. Mit Chick ist Fatih Akin ein wunderbares Roadmovie gelungen. Es geht durch die Provinz, durchs Maisfeld, durch einen Sumpf und bis zur Brücke im Nirgendwo, die einfach aufhört. Aber auch danach geht's noch weiter. So wie es sich eben für zwei 14-Jährige gehört, ist erstens der Weg das Ziel und zweitens braucht es dazu natürlich ein Soundtrack. Hier mit Beginner, Fraktus Bilderbuch und, ja, Richard Kleidermann, was ebenso an Kassetten in geklauten Laders rumliegt. Dazu gibt es in diesem Kosmos vom Heranwachsen Reflexionen unter Windmühlenflügeln über Außerirdische und eine improvisierte Ortsbestimmung. Du weißt schon, dass man mit einer Armbanduhr die Himmelsrichtung bestimmen kann. Dann ist da Norden. Seit wann steht die Sonne im Norden? Das ist wegen der Sommerzeit. Im Sommer geht es nicht. Dreh mal eine Stunde zurück. Am Ende dieses Sommers, den Fatih Akin aufgeladen hat mit wundervollen, wie schmerzhaften Gefühlen über das Erwachsenwerden, geht Mike nicht mehr als der Mike, der vor dem Trip mit Chick war, wieder in die Schule. Und Chick bleibt sowieso weiter on the road. Chick von Fatih Akin. Herausragend.